Hallo, hallo, kann mich denn keiner hören? Ich sitz im Kinderparadies, bin völlig verstört. Ich mein, wir waren beim Möbel gucken, danach kurz was essen. Meine Eltern haben mich total vergessen. Kommt zurück zu mir ins Kinderparadies. Die anderen Kinder hier sind alle so fies. Ich mein, der kleine Klaus zum Beispiel ist gerade 8. Aber was die kleine Sau mit den Bällen macht, ich mag das gar nicht glauben, was hier so um mich passiert. Michael ist 12 und hat glam heimlich onaniert. Steffi ist auch 8 und spricht nur noch davon, was ihr Vater so beruflich macht. Peter kaut schon seit einer Stunde auf Red Bull herum. Jochen in der Ecke sitzt nur da und ist ganz stumm. Alle haben Angst, dass ihre Eltern nicht mehr kommen. Und ich bin auch ganz benommen, denn wer seit 20 Jahren bei Ikea vergessen wird, der wird wirklich nicht geliebt. Der ist beileibe auch kein Wunschkind. Wer seit 20 Jahren bei Ikea vergessen wird, der wird wirklich nicht geliebt. Der ist beileibe auch kein Wunschkind. Smaland bereits Schule angesetzt. Wir bitten die Eltern des kleinen Tobias in Smaland und bringen sie bitte ein Stecheisen mit, damit wir ihn von der Bank abkratzen können. Vielen Dank. Wer seit 20 Jahren bei Ikea vergessen wird, der wird wirklich nicht geliebt. Der ist beileibe auch kein Wunschkind. Wer seit 20 Jahren bei Ikea vergessen wird, der wird wirklich nicht geliebt. Der ist beileibe auch kein Wunschkind. Hallo, hallo, kann mich denn keiner hören? Hallo, hallo, kann mich denn keiner hören? Außer der Jörn. Zusammen macht's mehr Spaß zu Hause mit Kindermöbeln und Spielzeug von Ikea.